Text 2. Sie hören an einer Universität einen Vortrag zum Thema Verschuldung von deutschen Haushalten. Sie hören den Text zweimal. Ich darf Sie herzlich zu meinem heutigen Vortrag zum Thema Verschuldung in privaten Haushalten begrüßen. Auf die Frage, wie es zur privaten Pleite kommen kann, zählen Schuldnerberater immer dieselben Gründe auf, in immer derselben Reihenfolge: Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, Krankheit, Trennung bzw. Scheidung. Kaufsucht oder der unkontrollierte Umgang mit Geld sind selten der einzige Auslöser für die Schuldenspirale. Meist kommt mehreres zusammen. Da fällt ein Teil des Einkommens weg, zum Beispiel die Überstunden, aber es gibt langfristige Verbindlichkeiten, zum Beispiel für ein Haus, für Möbel oder ein Auto. Natürlich kann man fragen, musste das wirklich sein? Aber viele hatten in besseren Zeiten zu Recht das Gefühl, das packen zu können. Wenn dann aber die Lohnkürzung kam oder sie plötzlich zum Arbeitslosengeldbezieher wurden, haben sie erstmal so weitergemacht. Die Lebensumstände ändern sich zurzeit schneller, als die Menschen sich ändern können. Die Klientel der Schuldnerberater lebt an der Schnittstelle zwischen noch eher reichen Gewohnheiten und armen Verhältnissen. Der drastische Anstieg der verschuldeten Haushalte und der Privatinsolvenzen spiegelt den gesellschaftlichen Umbruch und den langsamen sozialen Abstieg vieler Menschen. Vor 2 Jahren waren es bereits 30% mehr als im Jahr davor. Im vergangenen Jahr schnellte die Zahl noch einmal um weitere 40% nach oben. Das Recht, sein Konto zu überziehen, wird heute von vielen als allgemeiner Rechtsanspruch gesehen. War das Anschreiben beim Kaufmann früher nur etwas für Arme oder die, die nicht mit Geld umgehen konnten, steht ein Kredit heute für Genuss und Lebensfreude. Zumindest in der Werbung. Die Kreditinstitute werben nicht nur immer aggressiver, sondern auch in bisher nicht dagewesenem Ausmaß. Allein im letzten Jahr haben die Institute ihre Werbeetats für Konsumentenkredite um rund ein Drittel aufgestockt. Von 309 auf 403 Millionen Euro. Die Banken vergeben heute Kredite großzügiger, aber fordern sie umso härter zurück. Das gilt zumindest für eine Reihe von Instituten, die auf Konsumentenkredite spezialisiert sind. Selbst Kleinverdiener bekommen Kredite, bei denen von vornherein klar ist, dass die Schuldner sie kaum jemals wieder zurückzahlen können. Zu Zinssätzen von zum Teil über 20%. In den USA gibt es dafür den Begriff der räuberischen Kreditvergabe. Mittlerweile hat hierzulande schon jeder 4. Haushalt einen Ratenkreditvertrag für Anschaffungen wie ein Haus oder ein neues Auto. Insgesamt 3,1 Millionen Haushalte gelten in Deutschland als überschuldet. Das entspricht im Durchschnitt der Republik jedem 12. Haushalt. In den neuen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern ist es sogar jeder 7. Die Hälfte aller Menschen, die sich hier an einen Schuldnerberater wenden, ist arbeitslos. Sparen können sie schon lange nicht mehr. Viele haben kaum eine Chance, je wieder von ihrem Schuldenberg herunterzukommen. Manche, die nur ein Mini-Einkommen haben, zahlen ein Leben lang an 15.000 oder 20.000 Euro ab. Schulden sind ein absolutes Tabuthema, mehr noch als Sexualität. Wenn die Menschen zum Schuldnerberater kommen, ist das Selbstwertgefühl meist auf dem Nullpunkt. Deshalb kümmern sich die Beraterinnen und Berater nicht nur um Zahlen und Verbindlichkeiten, sondern auch um die psychische Verfassung ihrer Klienten. Viele fühlen sich wie Kleinkriminelle, schämen sich vor Nachbarn, Arbeitgebern, vor der Familie. Deshalb heißt es nicht nur Kassensturz machen, sondern auch die Leute aufbauen, ohne zu moralisieren. Aber die Klienten müssen die eigenen Fehler erkennen. Viele fühlen sich nur als Opfer. Das ist gefährlich und fast immer falsch. Oft haben sich die Betroffenen zum Beispiel zu wenig um Vertragsbedingungen oder die Einteilung ihres Budgets gekümmert. Viele Menschen stellen in der Mitte des Monats erstaunt fest, dass Portemonnaie und Konto leer sind. Auch die Verbraucherzentrale Bundesverband beklagt das mangelnde Wissen vieler Menschen und insbesondere von Jugendlichen, etwa in Bezug auf Kredit- oder Versicherungsverträge. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.